Am Anfang werde ich ein bisschen was über die Frage des ästhetischen Scheins sagen und der Scheinhaftigkeit des Glücks in der ästhetischen Erfahrung und der vermeintlichen Lüge, die die Kulturindustrie damit betreibt. Und dann werde ich ein bisschen länger darüber sprechen, inwiefern Glück heutzutage als eine Form von Training aufgefasst werden muss, zu dem man permanent angehalten wird und was das mit der Kunstsphäre zu tun hat. Und am Ende möchte ich ein bisschen ausführlicher noch sprechen über das Verhältnis von Glück und Zeit, wie sich das sozusagen in der Tradition des Glücksbegriffs dargestellt hat und heute verändert, meiner Ansicht nach. Ich habe das so ein bisschen thetisch formuliert in 7 Punkten, die ich teils vorlese und dann versuchen möchte zu erläutern. Der erste Punkt. Kulturindustrie wirkt heute, im Gegensatz zu dem, was zum Teil in dem Kapitel in der Dialektik der Aufklärung über die damaligen Kulturindustrieprodukte noch gesagt wird, nicht mehr mit dem falschen Schein eines Glücks, welches die Gesellschaft den Individuen versagt, sondern betreibt eine Propaganda der Scheinlosigkeit. Insofern aber Ideologie ohne das Moment des Scheinhaften nicht zu denken ist, indem auf entstellte Weise auch der Schein des Besseren aufleuchtet, kann Kulturindustrie nicht mehr hinreichend als Produktion von Ideologie begriffen werden. Sie betreibt nicht mehr einfach die Ideologisierung, sondern die tautologische Verdopplung der Realität. Es geht ihr immer weniger darum, dass ihre Lügen vom Publikum, das längst ihr integraler Bestandteil ist und daher überhaupt nicht mehr manipuliert werden muss, geglaubt werden. Mithin, es geht immer weniger um Verblendung. Stattdessen ist ihr zentrales Programm die Ernüchterung, die in ihren Produkten dem Traum vom Glück stets auf dem Fuß folgte und sich heute des Traums vollends entschlagen hat. Also Ernüchterung, Enttäuschung ohne Täuschung sozusagen. Die gegenwärtigen Agenturen der Kulturindustrie sind also keine Traum, sondern Realitätsfabriken. Sie handeln nicht mit Illusionen, sondern mit deren sadomasochistisch genossener Zerstörung. Um das zu erklären und zu verdeutlichen, dass das nicht einfach ein Widerspruch ist zu dem, was im Kapitel zur Kulturindustrie bei Adorno und Horkheimer gesagt wird, möchte ich ein paar dieser Punkte jetzt kurz erläutern. Also der Gedanke, dass eigentlich der Begriff der Ideologie so in der integralen Gesellschaft, wie sie das nennen, tendenziell eigentlich überholt schon ist und dass man damit gar nicht mehr wirklich den Bewusstseinsstand der Individuen fassen kann, taucht bei Adorno und Horkheimer bereits auf und bei Adorno auch häufiger in einzelnen Texten, etwa in dem Essay über Kulturkritik und Gesellschaft oder in einzelnen Abschnitten der Minima Moral ja auch schon, etwa in dem Teil über zur Dialektik des Takts, wo immer wieder der Gedanke auftaucht, den ich sehr wichtig finde in dem Zusammenhang, dass Ideologie im Grunde genommen ein Moment von Anpassung an den man sozusagen belügt oder etwas vortäuscht, immer auch impliziert und insofern eben ein Moment von Schein, der eben nicht nur scheinhaft im negativen Sinn ist, sondern auch irgendetwas versprechen muss, auch wenn das Versprechen dann zwangsläufig enttäuscht wird. Und in dem Zusammenhang spricht Adorno etwa in diesem Text über Kulturkritik und Gesellschaft davon, dass der Gedanke taucht auch in diesem Text über den Takt auf, dass Ideologie sozusagen im bürgerlichen Sinn eigentlich noch so einen Moment von Höflichkeit hat, also insofern sie auf die Personen, an die sie appelliert, eingeht und einen Moment von Überredung und Rhetorik in sich birgt, dass sozusagen dass es ermöglicht, sie an dem, was sie verspricht, zu messen. Und das ist ja das, was Ideologiekritik traditionellerweise macht. Und wenn das nun nicht mehr funktioniert und Ideologie sozusagen tendenziell eben tatsächlich zur Propaganda, was ja was anderes ist, also zur Verdopplung dessen, was sowieso ist und zur Verbreitung einer Lüge wird, die gar nicht mehr geglaubt werden soll, sondern sozusagen nur noch als Kommando funktioniert, verschwindet eben auch dieses Moment des in der Tradition immer ja schönen Scheins in den kulturindustriellen Produkten selbst. Und das meine ich mit diesem Programm der Ernüchterung oder der gewissermaßen Traumlosigkeit oder der Enttäuschung ohne Täuschung. Das kann man, denke ich, an den Produkten so, an der Kulturindustrie im Fernsehen sehr, ganz unmittelbar sehen, wo Sendungen, wie es sie früher noch gab, wo also Leute, indem sie ein Talent oder auch irgendeine Absonderlichkeit zur Schau stellen, der sie sich von den anderen unterscheiden, irgendwie dadurch noch irgendwas gewinnen können, oder wo zumindest einem vorgegaukelt wurde, dass man mit etwas Glück irgendwie als ein besserer oder zumindest reicherer Mensch da wieder weggehen kann. Solche Sendungen sind heutzutage ja eigentlich eher veraltete Formate, sondern das, was massenhaft konsumiert wird und auf der Höhe der Zeit ist, sind eben Sendungen, in denen die Menschen tatsächlich eigentlich nur noch ihre Verkrüppelung und Hässlichkeit demonstrativ zur Schau stellen und sich gegenseitig überbieten in Abgefeimtheit und Widerlichkeit gegenüber den Nebenmenschen. Da kann man eigentlich von sowas wie so einem Moment des schönen Scheins oder des Glücksversprechens überhaupt nicht mehr sprechen in solchen Produkten, sondern die sind tatsächlich im Grunde nur noch tautologische Verdopplung, bloße Abbildung dessen, was in der Gesellschaft sowieso vor sich geht. Also dieses Moment der Verblendung und der Illusionierung scheint mir verkümmert zu sein, und das ist aber eine Tendenz, die eben der Diagnose des Kulturindustriekapitels zufolge selbst eigentlich in den Produkten der Kulturindustrie bereits angelegt ist. Also das nicht, dafür nennen Sie ja viele Beispiele so anhand von so traditionellen Kitschformaten sozusagen, die in der Zeit eben Kulturindustrie auf der Höhe der Zeit war, in denen ständig das Glücksversprechen, das Versprechen von Geld oder so wieder enttäuscht wird. Es gibt einen sehr interessanten Abschnitt, gerade in Bezug auf den Begriff des Glücks, wo sie anhand der Lotterie zeigen, wie den Individuen da eingeredet wird, dass eigentlich jeden das große Los treffen kann, aber es auch immer den anderen trifft. Also wie sozusagen nicht ein Selbst, also wie ständig ein soziales Verhältnis einer im Grunde genommen eben nicht wirklich freien, sondern sistierten Konkurrenzgesellschaft in diesen Spielshows und so weiter verdoppelt wird. Und da ist natürlich das Moment der Enttäuschung und der Frustration immer schon eingebaut. Aber was mir neu zu sein scheint, ist, dass man auf das Moment der Illusion von vornherein tendenziell mittlerweile verzichtet. Und insofern tatsächlich der Begriff der Traumfabrik fürs Kino anachronistisch ist mittlerweile, weil auch die Stars, insbesondere wenn man sich mal so moderne, so heutige Kinderfilme ansieht, ist das besonders auffällig, finde ich, schon so gecastet, ausgewählt und dressiert sind, dass man da von Traumproduktionen im emphatischen Sinn gar nicht mehr sprechen kann. Das sind ja alles auch diese neuen Kinderverfilmungen, die seit einigen Zeiten so florieren. Alles durchweg hässliche, fratzenhafte Kinder, die überhaupt, also nicht mal sozusagen diesen Anschein von Naivität oder so, an dem sich früher eine bestimmte bürgerliche Ideologie heftete, überhaupt an sich haben. Also dieses in einem emphatischen Sinn illusionäre, scheinhafte Moment der Ideologie geht damit eben auch verloren, und damit verschwindet immer stärker die Möglichkeit, die Produkte überhaupt an sich selbst zu kritisieren, indem man sie an dem misst, was sie versprechen. Der zweite Punkt, den ich zu dieser ersten These noch erläutern möchte, ist das kam hier nur so am Rande vor, die Überlegung, das scheint mir auch eine Tendenz zu sein, die sich verstärkt hat und die neue Formen von Kulturindustrie herausgebildet hat heute, dass nämlich das Publikum längst integraler Bestandteil und Akteur der Kulturindustrie ist und selbst Manipulateur ist und nicht mehr manipuliert werden muss. Das ist, also diese Annahme, dass Kulturindustrie die Menschen irgendwie dumm hält und illusioniert, ist sowieso eher ein Gerücht, was ich auf den Text in der Dialektik der Aufklärung selber gar nicht so stützen kann, sondern da wird auch ja schon immer sehr stark gemacht, dass es ein Bedürfnis im Publikum selber gibt, das aufrechtzuerhalten, und das sozusagen nicht von irgendeiner mysteriösen, verschwörerischen Industrie, den Menschenbedürfnisse einfach nur eingeredet werden. Mittlerweile ist es aber so, denke ich, insbesondere natürlich durch die Bedeutung der neuen Medien, das Internet und so weiter, aber auch durch die Art und Weise, wie solche Shows heute mit ständiger Publikumsbeteiligung und so funktionieren, Das kann man auch an den verschiedenen Fan-Calls um einzelne Serien sehen, wo die Fans zum Teil sozusagen, wo die das Reden darüber als eine Art Mitarbeit eigentlich an diesen Serien verstanden wird. All das sind eigentlich, finde ich, Indizien dafür, dass das Publikum eben tatsächlich jetzt selbst als Akteur auch gesetzt ist in der Kulturindustrie. Alle sind Produzenten, auch die Konsumenten. Es gibt also sozusagen auch nicht mal mehr scheinhaft diese Trennung zwischen irgendwelchen Lieferanten, die kulturindustriellen Produkte verkaufen, und dem ohnmächtigen Publikum, sondern alle machen mit und identifizieren sich auch damit. Darum sprach ich von sadomasochistisch genossener Zerstörung des Scheins. Der zweite Punkt, um das ein bisschen historisch zu erläutern, dass das nicht ganz was Neues ist. Die Tendenz der Kulturindustrie ging von Beginn an nicht dahin, die vom bürgerlichen Kunstwerk versprochene Wahrheitserkenntnis in der Kontemplation durch schnöde Zerstreuungsangebote vergessen zu machen, sondern die in der Zerstreuung wie in der Kontemplation auf verschiedene Weise gegenwärtige Möglichkeit glücklicher Selbstvergessenheit zu liquidieren. Sie zielte nie einfach darauf, ihre Konsumenten ohnmächtig und passiv zu halten, sondern weit eher auf eine permanente Mobilmachung des Publikums. Insofern tendiert ihre Praxis von Beginn an nicht bloß zur ideologischen Zementierung, sondern zur schlechten Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft in ihren verschiedenen Kultursphären. Insofern ist die Kulturindustrie nicht nur der Feind der Hoch-, sondern auch der Massenkultur. Daher liquidiert die Kulturindustrie auch nicht, wie bereits Adorno und Horkheimer feststellten, den ästhetischen Stil, der als Äquivalenz gesellschaftlicher Herrschaft in ihr vielmehr zu sich selbst kommt. Sie schreiben ausdrücklich, Kulturindustrie ist reiner Stil, l'art polar in gewisser Weise, sondern sie liquidiert den Ausdruck, den ästhetischen Ausdruck, der den Stil transzendiert. Ihr Schematismus ist nicht simpel, sondern gewitzt, nicht naiv, sondern unnaiv und fällt damit hinter authentische Zerstreuung der Kunst ebenso zurück wie hinter den Wahrheitsanspruch der Werke der Hochkultur. Diese Tendenz kommt erst in der Postmoderne zu sich selbst, in der die Unterscheidung zwischen Hoch- und Massenkultur selbst als scheinhafte hinfällig wird. Um das ein bisschen zu erläutern, das spielt auch eine Rolle in diesem Beitrag zu dem Buch, was ja auch ausliegt, den ich geschrieben habe. Ich versuche das jetzt so ein bisschen zu paraphrasieren. Das scheint mir halt ein sehr populäres Missverständnis zu sein, dass Kulturindustrie sozusagen die Unterhaltungskultur ist, im Gegensatz zu Hochkultur. Tatsächlich wird eigentlich in dem ganzen Kulturindustrie-Kapitel über weite Strecken gerade entfaltet, dass Kulturindustrie ein gesellschaftliches Verhältnis ist, das Hoch- und Massenkultur gleichermaßen transformiert und in Mitleidenschaft zieht. Das heißt also, auch die Werke der Hochkultur werden eben gerade indem sie als andere der Massenkultur gesetzt werden, sozusagen zu Fetischen, selbst zu kulturindustriellen Fetischen. Das kann man an der Wagner-Rezeption oder ähnlichen Phänomenen, ist das ganz evident. Das heißt, das ist kein Gegenbegriff zur Hochkultur und auch kein Begriff, um bestimmte Formen von Unterhaltungskultur zu denunzieren, sondern ein Versuch, eben ein Begriff, um ein gesellschaftliches Verhältnis zu beschreiben, in dem beide zueinander stehen. Deswegen sprechen Adorno und Horkheimer auch explizit nicht von Massenkultur. Das sagen sie selbst, weil die Kultur eben im strengen Sinn weder von den Massen noch für die Massen gemacht wird. Der andere Punkt, der mit dem ästhetischen Stil, ist sehr interessant. Das wird auch immer gar nicht so richtig gesehen, dass hier relativ früh schon in dem Kapitel zur Kulturindustrie unterschieden wird zwischen Stil und Ausdruck und dann nochmal zwischen Ausdruck und Effekt. Und an der Stelle über den Stil heißt es, das möchte ich mal kurz vorlesen, um das zu erläutern: Der Begriff des echten Stils wird in der Kulturindustrie als ästhetisches Äquivalent der Herrschaft durchsichtig. Die Vorstellung vom Stil als bloß ästhetischer Gesetzmäßigkeit ist eine romantische Rückfantasie. In der Einheit des Stils, nicht nur des christlichen Mittelalters, sondern auch der Renaissance, drückt die je verschiedene Struktur der sozialen Gewalt sich aus, nicht die dunkle Erfahrung der Beherrschten, in der das Allgemeine verschlossen war. Die großen Künstler waren niemals jene, die Stil am rucklosesten und vollkommensten verkörperten, sondern jene, die den Stil als Härte gegen den chaotischen Ausdruck von Leiden, als negative Wahrheit in ihr Werk aufnahmen. Im Stil der Werk gewann der Ausdruck die Kraft, ohne die das Dasein ungehört zerfließt. Das heißt, der Ausdruck ist nicht der expressionistische Ausdruck, sozusagen also eine äquivalente Unmittelbarkeit, sondern etwas, was in der Arbeit an dem Stil, der hier tatsächlich, und das ist in der ästhetischen Theorie genauso, begriffen wird als eine Ausdrucksform von gesellschaftlicher Herrschaft zunächst mal, in der Arbeit am Stil entspringt sozusagen erst der ästhetische Ausdruck als das, was über ihn hinausreicht. Und insofern ist sozusagen reiner, in sich geschlossener Stil, wie man das etwa auch in bestimmten Formen des Klassizismus findet, selbst Ausdruck von Herrschaft und hat eine verdeckte Affinität zur Kulturindustrie, also zu deren Schematismus, der sozusagen auch sowas wie subjektiven Ausdruck in der Arbeit am Material gar nicht mehr durchlässt. Also Kulturindustrie in dem Sinne ist in ihren Produkten alles andere als stillos, sondern sozusagen der vollendete Stil, in dem jeder Ausdruck getilgt ist. Und auf der anderen Seite ist sie aber, und das ist sozusagen die andere Seite dieses Begriffs, gleichzeitig reiner Effekt. Das stellen Sie da auch dar. Der Begriff des Effekts ist sozusagen in sich auch noch nicht, immer unbedingt negativ, sondern meint er auch erstmal sowas wie das vom Stil nicht ganz kontrollierte, das, was über die reine Form hinausreicht, das, was überrascht, möglicherweise das Neue. Und indem aber die Kulturindustrie sozusagen seriell in ständiger Variation Neues produziert und reproduziert und den Begriff des Neuen selber fragwürdig macht, bringt sie eben, also versöhnt sie sozusagen auf schlechte Weise Stil und Effekt, also den Effekt als bloße Überraschung, als Äquivalent zur Rohheit und den Stil als Äquivalent zur allgemeinen gesellschaftlichen Herrschaft. Das, was dabei getilgt wird, ist eben das, was sie Ausdruck nennen und was dann in Adornos Ästhetik eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und damit hängt eben der dritte Punkt zusammen, den ich hier erwähnt habe, dass der Schematismus der Kulturindustrie eigentlich gar nicht so stupide ist, wie das oft so schnell gesagt wird, also dass es banal, stumpfsinnig, tump oder so, sondern in gewisser Weise, wie sie selber auch schreiben in dem Buch, bereits gewitzt. Also dass vom Publikum verlangt wird, die Pointe nicht zu überhören, ständig dabei zu sein, jede Wendung im Plot mitzuvollziehen. Das sind alles Dinge, die in den kulturindustriellen Produkten, auf die sie sich in diesem Buch beziehen konnten, nur konnten, gewissermaßen erst angelegt waren, die aber heute, denke ich, viel wichtiger werden in Serien, die also nicht die Kulturindustrie auf der Höhe der Zeit, würde ich sagen, sind eben ja nicht Serien wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder ähnlicher Blödsinn, der also sozusagen in dem Blödsinn ein gewisses, auch noch so eine gewisse Harmlosigkeit was schon hat, sondern eben Serien, die also ausgesprochen raffiniert sind, bei denen man ständig dabei sein muss, alle Figurenkonstellationen bis ins Letzte durchschauen und transparent haben muss, um sie überhaupt konsumieren zu können. Also es gibt eine gewisse Art von ständigem Appell zum Mitdenken in einem schlechtesten Sinne, der von diesen Produkten ausgeht. Sie sind eigentlich nicht nur dumm, sondern sie liquidieren eben in gewisser Weise eben tatsächlich eine gewisse Form von Naivität, in dem Sinne, dass gar nicht mehr zugelassen wird, dass man sich verliert, dass man sich in Gedanken verliert, dass man an irgendeiner Sache hängen bleibt, die einen besonders fasziniert und dann erst später wieder mitdenkt oder so, sondern einen ständig anhält, eben dabei zu sein. Das meine ich mit Unnaivität. Das scheint mir sozusagen die Tendenz zu sein, die in dem Kapitel über die Kulturindustrie bereits angesprochen wird und die gerade was das Verschwinden des Moments von Glück oder der Möglichkeit der Erfahrung von Glück in den Produkten, in den kulturindustriellen Produkten angeht, besonders wichtig ist. Damit komme ich zu dem dritten Punkt und wieder langsam zurück zum Begriff des Glücks. ihr Ziel erreicht die Kulturindustrie nicht, wie vielfach unterstellt wird, durch Ablenkung. Auch das wird eigentlich schon diagnostiziert in der Dialektik der Aufklärung, sondern durch das, was Walter Benjamin zu Unrecht in einer, wie ich finde, sehr unglücklichen Wendung als kritische Möglichkeit gerade des avancierten Films angesehen hat, nämlich durch permanentes Training. Bernd Benjamin spricht in dem Kunstwerkaufsatz explizit davon, dass der neue Film das Publikum sozusagen für die moderne Lebenswelt trainieren könne und sieht darin ein kritisches Moment. Kulturindustrie zielt auf die restlose Sportifizierung der nicht nur ästhetischen Erfahrungen. Je stärker dieses Ziel in den kulturindustriellen Produkten zur Geltung kommt, desto weniger wichtig, ja desto hinderlicher werden für seine Durchsetzung die einzelnen kulturindustriellen Werke. Das besondere Werk, selbst noch das trivialste, an dem sich die ästhetische Erfahrung zu entzünden vermöchte und das Anlass für wie auch immer zeitweiliges Innehalten und glückliches sich vergessen bieten könnte, wird vom Schematismus der Kulturindustrie selbst beseitigt. Die Krise des Werkbegriffs, die in Rückblick auf eine Formulierung von Adorno in der Ästhetik meist als potenziell fortschrittliches Phänomen verhandelt wird, ist der Kunst von der Kulturindustrie selber vorgegeben. Also Werke in einem strengen Sinn produziert sie überhaupt nicht mehr. Ihre verschiedenen Verfallsformen heute, die zahllosen Performances und Happenings, in denen die Zerstörung der Kategorie des Werks abgefeiert wird, sind weit reinere Produkte der Kulturindustrie als Schundromane oder Hollywoodfilme. Um diesen Begriff des Trainings nochmal zu erläutern, also wenn man manche Abschnitte des Aufsatzes über das Kunstwerk im Zeitalter seiner Kultur, seiner technischen Reproduzierbarkeit von Benjamin loslöst aus dem Zusammenhang, lesen die sich tatsächlich auf eine sehr ungute Weise wie ganz affirmative Beschreibung dessen, was heute passiert. Und das betrifft unter anderem diese Feindlichkeit gegenüber dem Begriff der Aura, die ja für sowas wie kontemplative Versenkung und Glückserfahrung in der ästhetischen Wahrnehmung steht, aber noch viel stärker fasst diesen Begriff des Trainings, der bei ihm eigentlich nur in einem Paragraphen vorkommt, aber da recht drastisch. Der hat also immer noch, ich denke, in Anlehnung oder Ähnlichkeit zu Brecht die Vorstellung, dass sozusagen die Technik des Films eine bestimmte Wahrnehmungsweise dem Publikum sozusagen beibringen kann, die notwendig ist, um die moderne Welt zu verstehen, und das nennt er eben Training. Aber ich denke, das ist insofern von der Gegend, das bezieht sich bei ihm natürlich auf die sowjetischen Filme und also auf wirklich interessante Filme und ist insofern eine Art von Missverständnis auch, aber aus der heutigen Sicht ist das im Grunde genommen durch die objektive Entwicklung des Films und überhaupt der kulturindustriellen Produkte widerlegt worden, weil die eben tatsächlich ein permanentes Training in ein sich einleben in die schlechte Wirklichkeit sind. Und das bezieht sich eben, das ist eben besonders wichtig in Verbindung mit sowas wie der Unmöglichmachung von Kontemplation und eben auch Zerstreuung. Also der Begriff der Zerstreuung meint ja in einem emphatischen Sinn auch eher sowas, so Erfahrungen, die selbst, die heute eigentlich auch anachronistisch sind oder gar nicht mehr gemacht werden können, auf Jahrmärkten oder so, nicht? Also die in der Zeit auch schon von der Psychoanalyse mit dem Begriff der Angstlust zum Teil beschrieben worden sind. Sozusagen die Erfahrung, dass das Subjekt sich auflöst in der Masse, in den zahllosen unterschiedlichen Eindrücken, auch so in so einem Rummel halt oder in der Großstadt. Und dieses Moment, in diesem Begriff der Zerstreuung steckt ja noch sowas wie eine Überschreitung sozusagen dieses schlechten, bornierten Selbst eben in der zerstreuten Wahrnehmung, genauso wie das bloße Selbst, also das empirische Selbst eben in der Glückserfahrung, die bei Benjamin dann mit dem Begriff der Aura beschrieben wird und die Adorno sehr stark aufwertet im Vergleich zu Benjamin, auch eine Erfahrung der Selbsttranszendierung ist. Also da wird ja das bloße empirische Selbst auch überschritten in der Selbstkonzentration, sozusagen in der konzentrierten Selbstvergessenheit im Werk. Und das wird eigentlich beides durch das, was ich hier als Training versucht habe zu beschreiben, unmöglich gemacht, weil eben das Training, das die Kulturindustrie ausübt und nicht nur ausübt auf ihre Objekte, sondern dass sozusagen alle, die die Kulturindustrie sind, eben auch das Publikum permanent an sich selber exekutieren, eben darauf zielt, dass diese Art von Überschreitung des empirischen bloßen Selbst überhaupt gar nicht mehr stattfinden kann, sondern dass das Training appelliert sozusagen an die ständige Aufrechterhaltung dieses Selbst und wirft den Einzelnen immer auf dieses bloße Selbst zurück und hindert ihn an dieser Erfahrung, die ich als Selbstvergessenheit versucht habe zu beschreiben und die, denke ich, sozusagen in diesen beiden Formen der Zerstreuung und der Kontemplation die bürgerliche Kultur hindurch existiert hat. Deswegen ist dieser Begriff des Trainings bei Benjamin selber schon problematisch, meiner Ansicht nach. Und dieses Training, was sozusagen überhaupt die Konzentration auf ein Objekt eigentlich als hinderlich wahrnehmen muss, führt dann eben dazu, dass das überhaupt der Begriff des Werks eigentlich tendenziell unmöglich wird. Und deswegen, das scheint mir wirklich entscheidend zu sein, sind eben die wichtigen Phänomene der Kulturindustrie heute eben nicht mehr irgendwie Liebesromane oder Rosamunde Pilcher-Verfilmungen oder so, die es auch noch gibt, die aber was ausgesprochen Altbackenes und Überholtes haben, sondern eben gerade die Produkte, in denen die Selbstliquidierung des Werks im Grunde permanent stattfindet. Und das scheint mir zum Beispiel der Grund zu sein, dass, was ja auch in dieser Ankündigung zu der Veranstaltung immer so ein bisschen durch den Raum geisterte, warum diese Serien so wichtig werden. Nicht? Also weil die Serie, vor allem die Serien, die es hier heute gibt und die sehr viel komplexer angelegt sind in gewisser Weise als so redundante, also Serien, die aus einer bloßen Abfolge von Einzelfolgen bestehen, deren Kern besteht ja gerade darin, dass eigentlich das Werk verhindert wird, dass es nie zu einem Abschluss kommen soll. Es gibt Prequels und Sequels, die Sache muss sozusagen ständig fortgesetzt werden. Es darf nirgends wirklich anfangen, es darf nirgends enden, es muss weitererzählt werden und wenn es zu Ende erzählt ist, dann muss die Vorgeschichte berichtet werden und so weiter. Und ein ähnliches Phänomen, was auch grassiert seit Jahren schon, ist die relativ beliebige Transformation von Kinofilmen in Theaterstücke, von Theaterstücken in Filme und so weiter, die gar nicht mehr nach der alten Form der Adaption funktionieren, sondern tatsächlich in Form von so einer Art Sampling-Verfahren. Das wird dann wissenschaftlich eben meistens als Intermedialität oder so abgesegnet, aber im Grunde genommen sind es alles verschiedene Formen der ständigen Unterwanderung und Zerstörung überhaupt der Möglichkeit eines Werks. Denn ein Werk hat ja in irgendeiner Weise einen Anfang und ein Ende. Und selbst der Begriff des offenen Werks, sogar noch bei Umberto Eco, ist ja im Wesentlichen eine negative Kategorie und zielt eher auf sowas, wobei es auch Unterschiede gibt, wie das, was bei Adorno Zerfransung heißt, also die sozusagen die Infragestellung des Werks in diesem Selbst, aber nicht auf die völlige Zerstörung von jeglichem ästhetischen Objekt, an dem sich Erfahrungen machen lässt. Und deswegen erscheint mir eben eigentlich auch dieser Begriff der Performance in allen Disziplinen so wichtig geworden zu sein, weil der eigentlich die akademische Absegnung dieser Erfahrungslosigkeit ist und der völligen Auflösung des ästhetischen Objekts in Handlung. Damit komme ich jetzt anknüpfend an den Begriff des Trainings zum vierten Punkt. Denn konsequent wird auch die Möglichkeit der Erfahrung von Glück in der Kulturindustrie als Ergebnis eines Trainings aufgefasst, für das einzelne Werke allenfalls den Anlass bieten. Nicht mehr die konzentrierte oder zerstreute Wahrnehmung in der ästhetischen Erfahrung ist Vorschein des Glücks, das in der empirischen Wirklichkeit uneingelöst ist, sondern die Fähigkeit der Erfahrung von Glück soll als ästhetische Sozialkompetenz in der aktiven Rezeption permanent und kollektiv eingeübt werden. Damit korrespondiert, dass die philosophische Ästhetik zum theoretisch versierten Glückscoaching herunterkommt, dessen Exponenten als professionelle Berater des mündigen Rezipienten diesem bei der Optimierung seiner ästhetischen Erfahrungsfähigkeit oder auch Erfahrungsunfähigkeit, dazu sage ich gleich noch was, helfen sollen. Deswegen floriert dieser Begriff des Glücks seit einiger Zeit nicht. Also Martin Seel produziert am laufenden Band eigentlich nur Bücher zu diesem Thema. Oder auch der Begriff des der Lebenskunst bei diesem Wilhelm Schmid in Anlehnung an den späten Foucault, der auch sich so ausgibt als eine Überschreitung des Gegensatzes zwischen Leben und Kunst, der aber im Grunde genommen eigentlich sowas wie philosophische Lebenshilfeberatung betreibt. Und bei Martin Seel lässt sich das ganz deutlich überprüfen, dass da Glück überhaupt gar nicht mehr als etwas gefasst wird, was sozusagen erstmal sozusagen Desiderat ist oder also etwas, was es noch gar nicht gibt im emphatischen Sinn und wovon man allenfalls eine Ahnung in der konkreten Objekterfahrung gewinnen kann, sondern bei Martin Seel gibt es ja in diesen Glossen eine regelrechte Glücksinflation, also man kann eigentlich permanent an jeder Autoampel beim Aufstehen, abends beim Fernsehen, beim Duschen, ich weiß nicht was, ständig irgendwelche Glückserfahrungen machen. Und das ist eigentlich nichts anderes mehr als die akademische Verdopplung dessen, was einem in der Werbung erzählt wird und was einem von den entsprechenden psychotechnischen Beratern beigebracht werden soll. Und problematisch in dem Zusammenhang ist auch der Begriff der Erfahrung, deswegen habe ich eben davon gesprochen, dass die Erfahrungsfähigkeit gleichzeitig eine Unfähigkeit ist. Denn Erfahrung in der kritischen Theorie als im Schwinden begriffenes und zu rettendes aufgefasst, wird damit selbst zur dem kulturindustriellen Bewusstsein angemessenen Psychotechnik. Nach allen Seiten interessiert, offen für Neues und hungrig nach Abwechslung, ständig Erfahrung machen zu wollen, ist das virulenteste Symptom falschen Lebens auf der Höhe der Zeit. Also es gibt massenhaft Sonderforschungsbereiche, Bücher, Projekte zu diesem Begriff der ästhetischen Erfahrung, die sich aber alle darin gleichen, dass überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen wird, dass der Erfahrung in der kritischen, der Begriff der Erfahrung in der kritischen Theorie, wo er aufkommt, eigentlich als etwas im Schwinden begriffenes gefasst wird. Also man kann Erfahrungen überhaupt nur noch selten machen, nur an bestimmten Gegenständen und in ganz spezifischen Konstellationen. Und es geht in der kritischen Theorie, gerade in der Ästhetik, darum, sozusagen dem auf die Spur zu kommen, wie das überhaupt noch passieren kann. Das ist was völlig anderes als die Unterstellung, dass man permanent irgendwie sozusagen, wie man immer neue Leute kennenlernt, die, wie man ja weiß, auch gar nicht neu sind, sondern irgendwie tendenziell meistens so eher doch so Menschenklone oder so, dass man irgendwie permanent an jeder Ecke Erfahrungen machen kann. Also gerade die Inflation des Begriffs, so ähnlich wie beim Glücksbegriff, scheint mir zu indizieren, dass der damit bezeichnete Gegenstandsbereich eigentlich im Verschwinden begriffen ist und dass darauf gar nicht mehr reflektiert wird. Mit der Auffassung von Glück als Gegenstand und Effekt von permanentem Training werden zwei einseitige, in ihrer Einseitigkeit aber auch nicht nur falsche Bedeutungen von Glück hinfällig, die in der bürgerlichen Gesellschaft vorherrschten. Glück wurde demnach entweder liberalistisch als Gunst des Zufalls oder gewissermaßen protestantisch als Ergebnis geduldiger Arbeit aufgefasst. In beiden Vorstellungen stecken, voneinander abgespalten und daher zur Lüge verkehrt, Momente der Wahrheit des Glücksbegriffs, dass das Glück einem nämlich weit eher widerfährt, als dass man es sich verdient, aber auch, dass es nicht bloß blinde Kontingenz, sondern Erfüllung sein soll. Mit der Auffassung von Glück als trainierbarer Kompetenz, also es ist von Glücksfähigkeit die Rede wie von Liebesfähigkeit und man wird aufgefordert, das Glück zulassen zu sollen, treten beide Momente, die in ihrer Widersprüchlichkeit die Wahrheit festhalten, auseinander, das Bewusstsein um ihre Unversöhnlichkeit wird getilgt. Zugleich verändert sich das Verhältnis des Begriffs vom Glück zur Zeit. Und das ist jetzt auch wichtig für den Erfahrungsbegriff. Glück erscheint nicht mehr als etwas, auf das man wartet oder hofft, sondern als etwas, um das es sich permanent zu bemühen gilt, das man aber auch permanent verpasst, wie der Hartz-IV-Empfänger den Berufseinstieg. Die Zukunft verliert auf diese Weise ihr, sei es auch illusionäres Moment der Hoffnung und schrumpft zusammen auf eine endlos prolongierte, leere Gegenwart. Also nicht so dieser recht ungebrochene Fortschrittsgedanke, gerade im Liberalismus, der in der Rede vom Pursuit of Happiness irgendwie sich artikuliert hat, hat ja in gewisser Weise einen sehr hoffnungsvollen Zukunftsbezug und macht es zumindest denkbar, wie eingeschränkt das dann auch sozusagen durch die ökonomische Konstellation ist, dass in der Zukunft wirklich etwas besser wird oder sich etwas in einer Weise ändert, wie man es noch gar nicht erwarten könnte. Also dieser Begriff der Jagd, ne, der Jagd nach dem Glück, in dem steckt ja nicht nur das Moment der Konkurrenz, sondern auch ein Moment von Abenteurertum oder Glückserwartung, das also in dem tatsächlich noch etwas sehr Hoffnungsvolles steckt. Und selbst die Vorstellung, dass man irgendwie eine Zeit seines Lebens lang auf etwas verzichtet oder sich Gewalt antun muss, irgendwie in der Arbeit oder sonst wie, um dann später vielleicht mal das genießen zu können, was man sich damit verdient hat, hat zumindest noch eine wie auch immer eingeschränkte Zukunftsperspektive. Aber diese Vorstellung, die von diversen Glücksforschern und Glücksphilosophen heute ventiliert wird, also dass Glück im Grunde genommen, wird das ja fast relativ offen ausgesprochen, eigentlich ein Effekt von Autosuggestion ist, also dass man sich ständig dazu erziehen muss, so ähnlich wie eben zur Offenheit für Erfahrung, die verwandelt eben diese Zukunftsorientierung sozusagen in ständiges Achten auf sich selbst und in eine mit hektischer Aktivität ausgefüllte, nie enden wollende Gegenwart. Und indem also dieses Verhältnis, dieses Spannungsverhältnis zwischen Gegenwart und Zukunft gekappt wird, schwindet auch die Vorstellung, dass man irgendwie tatsächlich eine emphatische Erfahrung machen kann, aus der man als jemand anders hervorgeht, als der sie vorher gemacht hat. In der kritischen Theorie allerdings, und das ist jetzt der letzte Punkt, vor allem in den Kindheitsszenen Walter Benjamins in der Berliner Kindheit um 1900 und in Adornos Reflexion über das Glück in den Minima Moralia, wird Glück dagegen als etwas substanziell Vergangenes gefasst. Nicht, also das ist diese mittlerweile schon so ein bisschen zu Tode zitierte Formulierung in Minima Moralia, dass man das Glück nicht hat, sondern darin ist. Und dass man darüber eigentlich nur sprechen kann, wenn man nicht mehr glücklich ist. Und dass deshalb das einzig angemessene Verhältnis dazu, dass das Dankes sei. Damit wird ja Glück nicht einfach nur nostalgisch, sondern wirklich substanziell sozusagen, als das ist ein substanzieller Bestandteil des Begriffs, als etwas, was überhaupt nur als Vergangenes denkbar ist, auf den Begriff gebracht. Als Vergegenwärtigung eines uneingelösten Versprechens werden die reflektierenden Kindheitserinnerungen, wohlgemerkt nicht, also die Erinnerung, nicht die Kindheit selbst, und die Erinnerungen sind oft der Erinnerung an etwas, was es so empirisch gar nicht gegeben hat, zum Kristallisationspunkt eines Begriffs von Glück, der seine Verbindlichkeit gerade daraus erhält, dass er keiner äußeren Bestimmung unterworfen, sondern weit eher das Bewusstsein um die eigene Unbestimmbarkeit ist. Und dieses Moment, ich würde es nicht als nostalgisches Moment, sondern als melancholisches Moment in diesem Glücksbegriff in der kritischen Theorie begreifen, ist eben nicht der Tatsache geschuldet, dass da vergangene historische Entwicklungsstufen irgendwie fetischisiert werden oder beschönigt werden, sondern entspringt eben dem Bewusstsein darum, dass das, was sich in der Erfahrung des Glücks sozusagen anmeldet, überhaupt noch nicht eingelöst ist. Dass man deshalb Glück überhaupt gar nicht fassen kann als etwas, was in der Gegenwart irgendwie zu sich selbst gekommen ist oder so, sondern eben nur als etwas, was in gewisser Weise eben verloren ist. Und weil es verloren ist, wird es als substanziell vergangen gefasst. Nicht? Also es ist nicht vergangen wie das goldene Zeitalter, was perfekt war und demgegenüber die ganze Zivilisationsentwicklung sozusagen Abfall ist, sondern es ist vergangen im Sinne von einer verlorenen Möglichkeit. Und das scheint mir nun ein wichtiger Punkt zu sein, den ich abschließend noch ansprechen möchte, in Bezug auf die Geschichte der Kulturindustrie selbst. Denn die hat ja auch eine eigene Geschichte und produziert gewissermaßen ihre eigene Vergangenheit. Und insofern sie das tut, vermag sich die Erinnerung an die Glücksversprechen, die ihre Lügen und ihr Schein immer auch gewesen sind, diesem reflektierend vergegenwärtigenden Blick gerade an ihren abgeschriebenen Produkten zu erschließen. Was bei Benjamin, der noch nicht, also bei Benjamin gibt es noch stärker als bei Adorno ja diesen doch sehr emphatischen Begriff des Neuen, der aber eigentlich, und das scheint mir in der in dem Kulturindustriekapitel eigentlich schon als eine Antwort auf Benjamin formuliert zu sein, durch das, was in der Kulturindustrie dann der Effekt ist, im Grunde genommen um sein Gehalt tendenziell gebracht wird. Und das Interessante bei Benjamin scheint mir zu sein, dass neben diesem etwas barbarischen Fortschrittsoptimismus, der sich da bei ihm manchmal so zeigt, es eben andererseits wirklich daneben, also der Widerspruch löst sich, glaube ich, bis zum Schluss nicht auf, in diesen Texten über Kindheit eine Art Gegenbewegung findet, wo eben Glück das, was mit dem Schock, dem Neuen und so in den ästhetischen Schriften oft gefasst wird, gerade als etwas Verlorenes, Vergangenes gefasst wird und sich eigentlich an Anachronistisches heftet, also an altes Spielzeug, alte Kinderbücher und all diese Dinge, in denen es in der Berliner Kindheit so obsessiv geht und die in gewisser Weise tatsächlich zu Fetischen erhoben werden, also sozusagen als Statthalter für eine Erfahrung, die gegenwärtig gar nicht mehr gemacht werden kann. Das ist zum Beispiel auch der Lesekasten und so. Also altes pädagogisches Inventar, das es überhaupt in der Gegenwart gar nicht mehr gibt. Und ich glaube, dass man das ins Verhältnis zueinander setzen muss, also diese Emphase des Neuen und fast schon tatsächlich in gewisser Weise Fetischisierung des Anachronismus. Das findet man bei Adorno ja auch in der Vorliebe für alte Worte, Ortsnamen oder so aus der Kindheit, in denen sich, wie Amorbach oder so, das kennen ja alle, in denen sich sozusagen sowas wie eine fragmentarische Glückserfahrung kristallisiert, die damals gar nicht gegenwärtig war, aber sozusagen retrospektiv in ihr erkannt wird. Und das scheint mir nun aber in Bezug auf die Kulturindustrie selbst wichtig zu sein. Man müsste zumindest mal überlegen, finde ich, wenn man die Frage, welchen Stellenwert da die Erfahrung von Glück überhaupt noch hat, nicht einfach nur pauschal negativ beantworten will, inwiefern sich in der Geschichte der Kulturindustrie selbst sich dann auch sowas entfaltet. Also inwiefern nicht gerade sozusagen die unperfekten, heute eigentlich anachronistischen, überholten Produkte der Kulturindustrie, dazu gehört ja mittlerweile auch der alte Hollywood-Film sozusagen, irgendwie noch auf etwas verweisen, was in den gegenwärtigen Produkten eigentlich schon geschliffen und nivelliert worden ist. Also dass man sollte, glaube ich, wirklich stärker, als es oft passiert, darauf schauen, welche Tendenzen, die in dem Kapitel zur Kulturindustrie beschrieben werden, heute wirklich besonders stark zur Geltung kommen und welche Aspekte der kulturindustriellen Produktion dadurch selber eigentlich abgeschrieben, zu Unrat erklärt werden und zu Dingen, die eigentlich fast, also für die man sich so schämt, nicht? Und das betrifft die ganze Sphäre des Kitsches, nicht? Also nicht zu Unrecht hat Benjamin einen kleinen Text über Kitsch geschrieben, wo der Begriff des Kitschs eigentlich sehr positiv gefasst wird, sehr euphorisch geradezu. Und das scheint mir damit zu tun zu haben, dass eben im Gegensatz zu so diesen Serien oder bestimmten kulturindustriellen Produkten, die ich hier unter dem Begriff des Trainings gefasst habe, sozusagen in dieser Sphäre, dass das eigentlich eine Sphäre ist, bei der man sich dafür schämt, dass man sich dafür überhaupt interessiert und die in gewisser Weise als ähnlich anachronistisch und veraltet erscheint wie die Bürger, wie die Produkte der bürgerlichen Kultur selbst. Und das ist, glaube ich, nicht, also das, ich will da jetzt nicht allzu stark mit Beispielen arbeiten, aber das wäre, glaube ich, wichtig, sich das mal zu überlegen, gerade im Hinblick auf diesen Glücksbegriff, also inwiefern nicht durch den geschichtlichen Prozess selbst der Wahrheitsgehalt der Produkte selber, also tatsächlich in den Dingen selber sich verändert, nicht? Und Dinge, die sozusagen in der Zeit, als dieses Kapitel geschrieben wurde, als sozusagen zeitgemäß, zum schlimmen Sinne zeitgemäßer Ausdruck der Kulturindustrie begriffen werden, eigentlich retrospektiv irgendwie noch einen Moment möglicherweise haben des Widerspruchs, das aus heutiger Sicht eigentlich getilgt worden ist. Man muss dann das nicht zuspitzen im Sinne von so einer negativen Teleologie, aber man sollte halt nicht vergessen, dass auch Waren, also auch Kunst, die sozusagen ein bisschen innerste warenförmig ist, eben eine eigene Geschichtlichkeit hat und in den Gegenständen selber und sich verändert im Laufe der Zeit, je nachdem, wie sie wahrgenommen wird. Und das wird, denke ich, immer zu wenig gemacht und deswegen habe ich versucht, besonders stark zu skizzieren, inwiefern, also welche Tendenzen aus diesem Kulturindustriekapitel meiner Ansicht nach heute sich besonders Geltung verschaffen und welche tendenziell eigentlich eher im Absterben begriffen sind. Und das ist, glaube ich, wichtig, um einzuschätzen, welche Reichweite dieses Kapitel auch heute noch besitzt. Okay, danke.